Abschnitt 37 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Der Raubmord im Hotel Bristol. Am 22. Mai 1918 um 5 Uhr nachmittags fand man im Wiener Ringstraßenhotel Bristol die Gesellschafterin des dort wohnenden freiherrlichen Ehepaares Vivante, Miss Julie Earle, ermordet auf. Man stellte fest, dass eine halbe Stunde vorher der Neffe des Barons Vivante, Emo David, dort gewesen war. Nach seinem Erscheinen hatte Miss Julie den in einem Koffer befindlichen Schmuck ihrer Dienstgeber in ihr Zimmer gebracht. Außerdem war ein junger Mann mit einem Wäschekorb über die Treppe gegangen. Während die Mordkommission Recherchen vornahm, erschien David zufällig in Bristol. Er wurde verhaftet. 8 Tage später sein Freund Kurt Franke. Ganz Wien liegt auf dem Bauch vor dem Raffinement des Raubmordes im Hotel Bristol. Es ist der Polizei gelungen. Kaltblütigkeit, geniale Vorbereitung bis ins kleinste Detail. Bitte. Ein halbes Jahr lang hielten Emo David und Kurt Franke Proben ab. Was konnte geprobt werden? Die Wucht des Keulenschlages und dessen Wirkung auf Schädelknochen? Das Einpacken und Wegschaffen einer unzerstückelten Leiche im Wäschekorb? Nein, so etwas lässt sich nicht üben. Es konnten nur Requisitenproben sein. Ich stelle mir vor, dass der kleine Franke beim ersten Training die Keule auf der Erde liegen ließ, vielleicht auch die Handschuhe. Darauf bekam Kurt ein paar Ohrfeigen von Emo und nie mehr hat er diesen Fehler begangen. Schon ganz mechanisch steckte er dann bei späteren Übungen Handschuhe und Keule brav in den Rucksack. Ha, das wäre noch schöner, wenn diese Dinge am Tatorte bleiben würden. Ein so exzeptionelles Mordinstrument, von David im Spezialgeschäft wortreich im Triestiner Dialekt gekauft. Im Nu wäre man überwiesen. In der Nacht schreckt David aus dem Schlafe auf. Hat er doch vergessen, die Firmenzeichen aus der Keule wegzukratzen. Schnell springt er auf und tut das. Fest steht nur, dass er sich gleich nach dem Mord verhaften lassen muss, solange das Alibi noch warm ist. Nichts in seiner Wohnung, die man durchsuchen wird, darf an seinen Komplizen erinnern. Das Sparkassenbuch Frankes muss er zurückstellen. Wenn man in Davids Schubfach die eingelegten Ersparnisse eines anderen findet, ist dieser andere schon verdächtig. Und wenn Franke einmal verdächtigt wird, ist alles verloren. Nie mehr zeige ich mich mit Franke. Mit allen Leuten werde ich verkehren, ein halbes Jahr lang Freundschaften schließen und Kollegen nach Hause begleiten. Nur mit dem kleinen Franke wird mich kein Mensch sehen. Wenn aber Miss Julie nicht gleich tot ist, ha, dann schneiden wir ihr mit einem Rasiermesser die Kehle durch und packen sie dann erst in den Wäschekorb. Haha, jeder wird glauben, dass sie mit dem Schmuck durchgebrannt ist. Ein anderes Antlitz, ehe sie geschehen. Es ergibt sich nämlich die überraschende Belehrung, dass Menschen manchmal bluten, wenn ihnen die Gurgel durchschnitten wird. Wenn man das geahnt hätte, es wäre dann bloß noch ein tödlicher Schlag mit der Handgranatenattrappe zu führen oder die Schlinge fester zuzuschnüren gewesen. Der Mörder hat einen roten Riesenfleck auf der Hose und sein Helfer, der sich nach einer Stunde ahnungslos der Polizei stellen will, borgt ihm unbedenklich den Überzieher, mit dem ihn jeder ins Hotel kommen sah. Klammer auf, im Nebenzimmer hängt die Garderobe des Barons Vivante, Klammer zu. Liegen bleibt die Keule und sie trägt noch alle Firmenzeichen von Pol. Die Handschuhe Davids, sie sind auch neben der Leiche vergessen worden. David bleibt beim geraubten Koffer in der Kärntnerstraße. Franke begibt sich zurück ins Hotel. Vor dem Zimmer ist Mordalarm. So geht er wieder die Treppe hinunter. Im Notizbuch des festgenommenen David ist ein Plan der Mordstätte eingezeichnet. Ein genauer Plan, mit Pfeilen. Ob man's glaubt oder nicht, das wirkt verdächtig. Nach übereinstimmenden Blättermeldungen fand man den Plan erst am vierten Tag. Naja, wer wird denn das Notizbuch eines Raubmordverdächtigen so schnell durchsuchen? Es könnte doch Privatsachen enthalten. Vielleicht aber fand man die Situationsskizzen schon am Tage des Mordes und verriet es bloß der Presse nicht. Aber wenn die Polizei die Skizzen schon am ersten Tage eruiert hatte, dann wusste sie doch ganz bestimmt, dass David am Morde beteiligt sei, und es war bloß der Komplize zu suchen. Leicht gesagt, bloß der Komplize zu suchen. Gar kein Anhaltspunkt war da. David hatte ja nur mit dem Praktikanten Franke verkehrt, war täglich mit ihm aus dem Büro gegangen und fast täglich mit ihm ins Büro gekommen, war, obwohl beinahe doppelt so alt, Tag und Nacht mit ihm beisammen gewesen, bis es auffiel, man ihn frotzelte und von Homosexualität munkelte. Und Frankes Sparkassenbuch war bei David. Es hätte einen verletzenden Zweifel an dem Raffinement des Festgenommenen bedeutet, ihm zuzumuten, gerade sein bester Freund sei sein Helfer gewesen. Und dieser Komplize, das war ein ganz schlauer. Er hatte sich, Klammer auf, hat man es nicht in riesigen Überschriften gelesen, Klammer zu, als Jockey verkleidet. Einen Jockey stelle ich mir so vor. Eine halbkugelförmige Seidenkappe im Nacken, eine Hälfte rot, die andere hellgrün. Ein Satinhemd in denselben Tinten, dottergelbe, gestraffte Breeches, gespornte Lackkanonen, Reitpeitsche in der Hand. Also ganz so sah er ja nicht aus. Nicht einmal Reitstiefel hatte er, nicht einmal eine Gerte, nicht einmal kurze Hosen, nicht einmal eine Dress. Nur seinen ältesten Büroanzug. Aber eine Mütze hatte er, jawohl, eine Mütze, und einen Rucksack auf dem Buckel, sodass die Leute auf der Straße stehen blieben. Ah, ein Jockey. Nach der Tat, er bezahlt seinen Eltern eine alte Schuld, borgt einer Familie 900 Kronen, schmeißt mit dem Geld, damit er sich nicht durch übertriebene Sparsamkeit verdächtig mache, erzählt, dass er mit David an Nahrungsmittelgeschäften viel verdient habe, berät sich mit den ihn interviewenden Journalisten, ob er nicht aus treuer Freundschaft den Mord auf sich nehmen sollte, und versteckt einen Teil des Raubes in Davids Büro. Den blutigen Anzug, der ihn verraten könnte, wirft er in den Donaukanal, den Koffer mit dem Schmuck verbirgt der gelehrige Kinobesucher, indem er ihn mitsamt dem Mordinstrument in seinem Zimmer behält. Aus irgendeinem Grunde auf die Polizei gerufen, über den die Presse merkwürdig schlecht informiert ist, Klammer auf, wahrscheinlich auf Anzeigen seiner Bekannten hin, denen er seit 5 Tagen mehr als verdächtig ist, Klammer zu, gibt er dort seelenruhig, ohne dass man es von ihm verlangt, Davids Wohnungsschlüssel ab, von dem man weiß, dass er sich in dem heißgesuchten Überzieher befand. Trotzdem man ihn nun nach dem Mord befragt, gesteht er alles ein. Der Schmuck ist in meiner Wohnung, gibt er an. Jetzt heißt es schnell handeln. Der untersuchende Polizeirat kommt auf die Idee, Detektive in die Wohnung des David Bündlers zu schicken. Und sie finden die Sachen. Im Triumphzug bringt man sie ins Sicherheitsbüro. Der Minister für Innere Angelegenheiten Österreichs ist da. Seine Anwesenheit ist dringend erforderlich. Sonst ist ja alles in Ordnung im Innern Österreichs. Er lässt Belobigungen regnen, die fast an die heranreichen, die die Presse der Polizei und den Mördern verleiht. Nur das Mordinstrument fehlt noch. Das Rasiermesser. Wo kann es sein? Es ist in der Wohnung Frankes. Mit teuflischer Kaltblütigkeit hatte er es auf seinen Waschtisch gelegt. Aber die Sherlock Holmes fanden es doch. Das Geheimnis ist gelüftet. Ende von Abschnitt 37.